Hey Edgar, wir brauchen Tatort. Aber Klaus, du bist doch nur eine Laus. Edgar, na und? Ich will Taten an Orte berauben, sodass das Lausige daran erkennbar wird. Ich brauche diese Kultur. Ich brauche diese Erfolgsversprechen im kriminellen Schraubstock meiner Fantasie als dritte Orte für meine Autobiografie an Macht und Kontrolle. Klaus, deine Fantasie erreicht keine Millionen, nur Aktien, die dir nicht gehorchen. Und übrig bleibt schizophrener Alltagsschnee, statt die Weltherrschaft zu erleben. All dies geschah am helllichten Tag, und die Särge für die Firmen erlauben. Wir brauchen Radau für diese Rhythmusarbeit. Wir brauchen Radau für alles selbst geklaut. Wir brauchen Radau für alles selbst geklaut. Das war der Kriminalfandango.